Deutschrap. Alter, langsam komm ich mir hier wie in einer Toilette vor. Nur Pisser. Du hast 6 Kronen in der Juice, denn die finden dein Flow fett. Ich hab nur eine und sie ist auf meiner Rolex, okay. Ich komme in Maybach vorbei und bin wie römische Statuen, ich hab Eier aus Stein. Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser G, wenn deine Brieftasche mehr als deine Waffe wiegt. Was für Haschisch gehen, red nicht vom Muskelnhure. Du drückst die 110, vielleicht beim Bullen rufen. Und ich kau dran. Heute gibt es Austern, du siehst meinen Rücken und hältst mich für nen V-Mann. Hau-Kreuz, Love Boys, denn ihr seid scheiße wert. Und meine Füße sind von meinem Dick nicht weit entfernt. Der Typ, der Maybach fährt, fickt deine Crew. Und sag ich Putzfrau, ist es ein Befehl und kein Beruf. Bleibe cool, reime gut, ich bin im Pool am Vögeln. Ohne meinen Dick gäb es weniger Hurensöhne. Ey, ich ficke eure Mamas, rappe nur noch über Para. B-A-N-G-R, Militär, Guerilla mit AK. Kopf bin mich auf dem Radar, denn sie wissen, ich bin Rater. B-A-N-G-R, Millionär, ich komm in einem Hammer. Du willst mit mir ficken, du weißt, ich mach unfassbar viel Kohle. Du willst Alimente haben, deshalb nutz ich die Kondome. Also lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau. Deutschrap ist ein Kuchen, Farid ist ihn ganz alleine. Und wer was vom Kuchen haben will, der wartet, bis ich scheiße. Lutsch, so blau, lutsch, so blau. Ey yo, ich sag zu der Bitch, die da in Hotpants steht, du sollst nicht sauer sein, doch ich will dich kochen sehen. Hier kommt der Ausländer-King. Ich geh den Frauen deiner Familie an die Wäsche wie eine Haushälterin. Ey, der Mac in der Town, Cadillac blau, hole meine Ballermann, Gangbanger Sound und eliminiere die Rapper, die meinen, sie können mich ficken, ich bette die Clones. Ey, Kleiner, komm her. Doch du drückst dich vor mir, als wärst du in der ersten Reihe meines Konzerts. Und deine Mutter wird für 10 Euro blasen, denn ich weiß sie zu schätzen wie Seeräuberkarten. Ey, diese Business Moves kriegt nur ein G auf die Kette. Wie Member von 50's Crew, mit dem Rest nix zu tun. Vollbatzen in der Hand, ich häng die Karriere an den Nagel. Goldblatt an der Wand, Goldwaffe mit der Gun wird deine Crew durch. Ohne meinen Dick gäbe es weniger Hurentöchter. Ey, ich ficke eure Mamas, rappe nur noch über Para. B-A-N-G-R, Militär, Guerilla mit AK. Kopf bin mich auf dem Radar, denn sie wissen, ich bin Rater. B-A-N-G-R, Millionär, ich komm in einem Hammer. Du willst mit mir ficken, du weißt, ich mach unfassbar viel Kohle. Du willst Alimente haben, deshalb nutz ich die Kondome. Also lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau. Deutschrap ist ein Kuchen, Farid ist ihn ganz alleine. Und wer was vom Kuchen haben will, der wartet, bis ich scheiße. Lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau, lutsch, so blau.